Erster Advent, die erste Kerze brennt. Von Jeanne Ruhland. Element Luft, der Geistkörper. Die Einheit, der Neubeginn. Ich bin. Am Anfang war das Wort. Gedanken werden Worte. Worte werden Taten und Taten formen dein Leben. Der Gedanke ist Vater der Schöpfung. Entzünde die erste Kerze. Es ist das Licht der Einheit, das in allem leuchtet. Es ist die ewige Flamme in jedem Herzen. Ich kehre ein in die Kammer meines Herzens, um dich in mir zu ehren. Der erste Advent ist der Beginn der Vorweihnachtszeit. Mit der ersten Kerze beginnt in der katholischen und evangelischen Kirche das neue Kirchenjahr. Für unsere Vorfahren war es der Beginn einer neuen Zeit, in der man sich für das Empfangen des ewigen Lichts bereit machte. Man kehrte und räucherte die Stube und machte es sich zu Hause gemütlich. An diesem Tag werden überall für die nächsten 4 Wochen die Weihnachtsmärkte eröffnet. Der erste Advent ist eine gute Gelegenheit, sich in den inneren Raum zu begeben, mit seinen Seelenführern in Kontakt zu treten, das vergangene Jahr zu reflektieren und zu beginnen, eine neue Vision für das neue Jahr zu erschaffen. Übung, das Licht der Einheit. Nimm dir heute etwas Zeit für dich. Entzünde eine Kerze in deiner Lieblingsfarbe. Betrachte einige Zeit das Kerzenlicht. Ein kleines Notizbüchlein kann dich durch die nächsten Tage begleiten. Die Kerze verbrennt das Wachs und wandelt es um in Licht, so wie in unserem Leben nur dieser Augenblick real ist und sich dann in eine in Licht geschriebene Erinnerung wandelt. Konzentriere dich wieder auf das Licht der Einheit. Konzentriere dich auf die ewige Flamme in deinem Herzen. Nimm wahr, wie sie sich ausdehnt, wie sie um dich herum leuchtet und lodert und alles in deinem Energiefeld auflöst, was für dich nicht mehr wichtig ist. Lasse das Licht in alles, was dich in deinem Leben umgibt, zur Harmonisierung fließen. Fühle, wie alle Bindungen sich reinigen und klären. Genieße die Ausdehnung des ewigen Lichts in deinem Herzen. Bitte nun deinen Seelenführer zu dir. Nimm ihn wahr. Bitte deinen Seelenführer, dir jetzt eine Botschaft zu übermitteln für die kommende Zeit. Lasse geschehen, was geschehen will. Bleibe für eine ganze Zeit lang in der Stille und in dem Licht der Einheit. Dein Seelenführer zieht sich nach einer Zeit langsam zurück und du kommst langsam wieder in den gegenwärtigen Raum. Bedanke dich innerlich und wisse, es ist getan. Notiere, was dir übermittelt wurde. Segne die vor dir liegende Zeit.